Mein Name ist Jefferson Hope und ich bin ein Mörder. Ich zog zwei Männer für ihre Taten zur Rechenschaft, die kein Gerichtshof mehr geahndet hätte. Wenn Sie das hier lesen, stehe ich schon vor einem höheren Richter. Ich spüre, dass es zu Ende geht. Aber ich gehe in dem Bewusstsein, dass mein Werk vollbracht ist. Guten Morgen, Inspektor Lestrade. Ich vermute, Sie möchten zu Jefferson Hope? Das ist korrekt, Constable. Ich muss sehen, ob er noch irgendwas hinterlassen hat. Nach seiner Unterredung mit Ihnen verlangte er nach Tinte und Papier. Er schrieb ohne Unterbrechung, bis wir das Licht löschten. Heute Morgen fanden wir ihn dann. Er ist nicht wieder aufgewacht. Das wissen wir bereits. Öffnen Sie jetzt das Gitter zum Zellenblock. Wer sind Ihre Begleiter, Inspektor? Diese beiden Gentlemen haben uns bei der Aufklärung der Morde an Enoch Drabber und Joseph Stangerson unterstützt. Dieser Herr ist der beratende Detektiv Sherlock Holmes und der Herr neben ihm der Mediziner Dr. John Watson. Verstanden, Sir. Ich öffne ihn. Treten Sie ein. Ich muss Sie aber zu Mr. Hopes Zelle begleiten und den Block hinter uns wieder abschließen. Ich weiß. Dann kommen Sie, Constable. Bitte folgen Sie mir jetzt. Wir sollen Scotland Yard bei der Aufklärung der Morde unterstützt haben? Sie haben den Fall gelöst, Holmes. Das würden Lestrade und Gregson niemals eingestehen. Trotzdem könnte das hier nochmal interessant werden. Hier ist sie, die Zelle von Mr. Hope. Mr. Hopes Leichnam liegt noch so auf der Pritsche, wie wir ihn gefunden haben. Gute Arbeit, Constable. Das war unnötig. Wir wissen, woran er gestorben ist. Aber ich dachte... Dies ist kein Tatort, Inspektor Lestrade. Der Tod von Mr. Hope war nur noch eine Frage der Zeit. Nicht wahr, Dr. Watson? Ich habe ihn auf seinen Wunsch hin untersucht, kurz nachdem er verhaftet worden war. Mr. Hope wusste es schon und die Untersuchung hat es bestätigt. Er hatte ein Herzleiden, das schon gefährlich fortgeschritten war. Ein Indiz dafür waren seine rote Gesichtsfarbe und das Blut, das ihm in der Brixton Road aus der Nase getropft ist. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass er schon in dieser Nacht sterben würde. Schließen Sie die Zelle auf, Constable. Und lassen Sie Mr. Hopes Leichnam dann an einen würdigeren Ort bringen. Jawohl, Sir! Sehen wir uns das an. Auf Hopes Gesicht liegt ein ganz friedliches Lächeln. Nicht gerade der Ausdruck eines überführten Mörders. Mr. Hope war bei seinen Taten vollkommen mit sich im Reinen. Das schloss ich schon aus dem Umstand, dass er sie bei seiner Verhaftung gar nicht leugnete. Was mir keine Ruhe lässt, ist etwas anderes. Was meinen Sie? Er hatte bei seiner Verhaftung den Damenring nicht bei sich. Immerhin schien er ihm wichtig genug zu sein, um Rachel Howells mit seiner Beschaffung zu beauftragen. Vielleicht hat er gemerkt, dass es nur eine Replik ist. Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Es war eine sehr gute Replik. Hier auf dem Tisch liegt ein ganzer Stapel mit eng beschriebenen Blättern. Gehen Sie bitte sorgsam mit diesen Notizen um, Inspektor. Ich gehe davon aus, dass Sie uns über vieles Aufschluss geben werden. Vor allem darüber, was Mr. Hope zu den Morden an Drabber und Stangerson getrieben hat. Er hat sie aus Rache getötet. Das geht doch schon aus seinen Blutkritzeleien an den Tatorten hervor. Wir kennen bisher nur einen winzigen Teil der Geschichte. Mit Ihrer Erlaubnis helfen wir Ihnen bei der Auswertung von Mr. Hopes Notizen. Von mir aus? Constable? Inspektor? Vermerken Sie, dass ich die Aufschriebe von Mr. Hope als Beweismaterial an mich nehme? Ja, Sir. Mein Name ist Jefferson Hope und ich bin ein Mörder. Ich zog zwei Männer für ihre Taten zur Rechenschaft, die kein Gerichtshof mehr geahndet hätte. Wenn Sie das hier lesen, stehe ich schon vor einem höheren Richter. Ich spüre, dass es zu Ende geht. Aber ich gehe in dem Bewusstsein, dass mein Werk vollbracht ist. Damit Sie wirklich begreifen, muss ich Ihnen von zwei Menschen erzählen, die mir die wichtigsten meines Lebens waren. Und ich muss die Geschichte von Anfang an erzählen. Es war im Mai 1847 in Nevada, vor mehr als 30 Jahren. Als John Ferrier dem Tod ins Auge blickte. Er sprach es nicht offen aus, denn das Mädchen in seiner Begleitung war gerade mal 5 Jahre alt. Er sah keine Hoffnung mehr, auch nur einen einzigen weiteren Tag zu überleben. Er trug das Mädchen auf dem Rücken und hatte sich mühsam eine Anhöhe hinaufgeschleppt, in der Hoffnung, irgendwo ein Anzeichen von Wasser zu entdecken. Doch er sah nichts als die riesige Salzwüste und am Horizont eine Gebirgskette. Ob jetzt auf hartem Stein oder 20 Jahre später im weichen Bett, es macht keinen Unterschied mehr. Was hast du gesagt? Ach, nichts Besonderes, Lucy. Am besten, wir setzen uns hin und ruhen ein wenig aus. Los runter mit dir, du Faultier. Du wirst langsam zu schwer für mich. Ich bin nicht schwer. Dorthin. Diese Felsen sind bestimmt bequem. Mir ist heiß. Mir auch, Kleines. Ich habe Durst. Wir finden sicher bald Wasser. Wann? Vielleicht regnet es heute Abend auch ein wenig. Vor allem ist es dann nicht mehr so heiß. Wo ist denn Mama? Fortgegangen. Aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich. Fort, sagst du? Na sowas. Sonst gingen sie nie zur Tante rüber, ohne erst behüte Gott zu sagen. Und jetzt ist sie schon 3 Tage weg. Mein Mund ist so trocken. Hast du kein Wasser oder was zu essen? Nein, Lucy. Es ist nichts da. Hab nur ein Weilchen Geduld, dann wird alles gut. Leg deinen Kopf auf meine Schulter. So ist es schon besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen, dass ich kaum sprechen kann. Aber ich muss dir trotzdem sagen, wie die Sachen stehen. Was hast du denn da in der Hand? So was Hübsches, das glänzt und funkelt. Wenn wir heimkommen, bringe ich sie meinem Bruder Bob. Du wirst bald schönes Spielzeug bekommen. Warte nur noch ein wenig. Was ich aber sagen wollte, weißt du noch, wie wir vom Fluss fortzogen? Klar. Siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss. Aber er kam nicht. Ich weiß nicht, was falsch war. Die Karten oder der Kompass oder woran es lag. Das Wasser ging uns aus. Nur für dich war noch ein Tröpfchen da. Und... Und du konntest dich gar nicht waschen? Nein. Und auch nicht trinken. Mr. Bender sank zuerst um. Und dann der Indianer Pete. Dann Mrs. McGregor. Dann Johnny Hones und dann deine Mutter. Ist Mama tot? Ja, alle außer uns beiden. Ich hoffte, in dieser Richtung wäre Wasser zu finden. So lud ich dich auf die Schulter und wanderte fort. Aber es hat nichts genützt. Und jetzt weiß ich keine Hilfe mehr. Du meinst, wir werden auch sterben? Dazu wird es wohl kommen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben. Du gewiss, Lucy. Und du auch. Ich werde ihr sagen, wie gut du zu mir gewesen bist. Sie kommt uns bestimmt am Himmelstor entgegen, mit einem großen Krug Wasser und frischem Kuchen. Heiß und knusprig, wie ihn Bob auch mag. Wie lange müssen wir noch warten? Ich weiß nicht. Nur kurze Zeit. Willst du nicht jetzt dein Gebet sagen? Aber es ist noch gar nicht Abend. Das macht nichts. Wenn's auch nicht die richtige Zeit ist, glaub nur, Gott hört dich doch. Sag einfach dein Nachtgebet wie jeden Abend im Wagen, als wir über die Prärie fuhren. Betest du nicht? Ich weiß nicht mehr wie. Es ist so lange her. Seit ich es zuletzt getan habe. Ich habe die Worte vergessen. Das ist ganz einfach. Du musst auch die Hände falten. So. Du wirst merken, wie gut das tut. Lieber Gott, ich gehe zur Ruhe und schließe meine Augen zu. Schicke mir mein Engelein, dass es treulich bei mir wacht in der langen, dunklen Nacht. Sind das schon die Engel? Nein, das... Das hört sich an wie ein Wagenzug. Das müssen Planwagen sein. Eine ganze Menge davon. Bleib hier sitzen, Lucy. Ich gehe vor zur Felskante. Die müssen schon ganz in der Nähe sein. Bleib dort. Ich bin gleich zurück. Mein Gott, Lucy. Dein kleines Gebet hat uns gerettet. Da unten auf der Ebene fährt ein Wagenzug. Ein riesiger Wagenzug. Hey! Hey, ihr da! Hey! Hört ihr mich? Wir brauchen eure Hilfe! Haltet an! Haltet an! Oh, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Sind die denn taub? Hallo! Warum hören die dich denn nicht? Die vielen Planwagen sind viel zu laut. Ich werde mit dem Gewehr in die Luft schießen. Hey! Hier oben sind wir! Hey. Ein Schuss! Was war das? Es kam vom Felsen. Sind das Indianer? Wo kam das her? Da, da oben. Wie kann das sein? Da ist jemand in Not. Gütiger Gott. Wir müssen anhalten. Alles halt! Oh! Oh. Oh. Halt. Ein Glück. Sie halten an. Sie halten endlich an. Lucy, wir sind gerettet. Wer seid ihr, dass ihr unseren Frieden stört? Ein erschöpfter Mann und ein kleines Mädchen. Und was wollt ihr? Wir brauchen Wasser und Essen. Sonst ist die Wüste unser Ende. Bitte, unsere Gefährten sind schon alle tot. Kommt herunter. Dann werde ich entscheiden, was mit euch geschieht. Komm, Lucy. Wir gehen zu ihm. Wer sind die, Onkel John? Keine Ahnung. Aber sie scheinen genügend Vorräte zu haben. Ich rede jetzt mit ihrem Anführer. Bleib dicht hinter mir. Das mache ich. Guten Tag, Sir. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr angehalten habt. Nennt mir euren Namen. John Ferrier. Ist das Mädchen euer Kind? Ja, sie gehört zu mir. Ich habe sie gerettet. Sie heißt Lucy. Und wer seid ihr? Das sind ja Tausende von Menschen, die mit eurem Dreck ziehen. Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auserwählten des Engels Merona. Von dem habe ich noch nie gehört. Eine schöne Masse Menschen hat er ausgewählt. Scherze nicht über heilige Dinge. Du siehst vor dir das Volk, das an die geoffenbarten Schriften glaubt. Sie wurden dem heiligen Joseph Smith in Palmyra auf goldenen Tafeln übergeben. Im Staate Illinois, in Nauvoo, hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und gewalttätigen Menschen eine neue Zufluchtsstätte zu suchen. Nauvoo? Jetzt verstehe ich. Ihr seid die Mormonen. So nennen uns die Ungläubigen. Und wohin geht ihr? Die Hand Gottes führt uns durch seinen Propheten. Und zu seinem Propheten hat er mich erwählt. Und wie heißt ihr, Sir? Gott und die Meinen kennen mich unter dem Namen Brigham Young. Ich spreche direkt mit der Stimme Joseph Smiths, welche die Stimme Gottes ist. Hut ab. Ich kann nur mit meiner eigenen Stimme sprechen. Verspotte mich nicht. Wenn wir euch mit uns nehmen sollen, müsst ihr euch zu unserem Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Herde. Bevor ihr unsere ganze Herde mit euren Gedanken verseucht, lassen wir lieber eure Gebeine in der Sonne bleichen. Geht ihr also unter diesen Bedingungen mit uns oder bleibt ihr in der Wüste? Wir ziehen mit unter jeder Bedingung, die euch lieb ist. Nur gebt uns bitte zu trinken. Nun gut. So kommt mit uns. Bruder Stangerson wird euch in seine Obhut nehmen und euch Speis und Trank geben. Es soll auch seine Aufgabe sein, euch in unseren heiligen Lehren zu unterweisen. Begebt euch sogleich zu seinem Wagen. Danke, Sir. Vielen Dank. Wir haben jetzt genug Zeit verloren. Auf geht's nach Zion! Auf geht's nach Zion! Auf geht's nach Zion! Was soll denn das? Warum hat uns Jefferson Hope so eine rührende Abenteuergeschichte aufgeschrieben? Was hat das mit den Morden an Enoch Drabber und Joseph Stangerson zu tun? Eine ganze Menge. Haben Sie den Namen Bruder Stangerson nicht bemerkt? Das kann unmöglich unser Stangerson sein. Wir müssen bedenken, dass die beschriebenen Ereignisse mehr als 30 Jahre zurückliegen. Joseph Stangerson muss damals noch ein Kind gewesen sein. Also beenden wir jetzt unsere Lektüre. Das führt doch zu nichts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ist Ihnen das große Puzzlestück nicht aufgefallen, das uns dieser Abschnitt bereits geliefert hat? Was für ein Puzzlestück? Die Mormonen, Lestrade. Unser Mordopfer Drabber muss ebenfalls ein Mormone gewesen sein. Darauf deutet der Ring hin, den er am Finger getragen hat. Ein goldener Ring mit dem Symbol des allessehenden Auges. Ein Symbol der Mormonen. Das ist mir selbstverständlich aufgefallen. Aber von Jefferson Hope und seinen Motiven hat hier noch kein Sterbenswörtchen gestanden. Lesen wir weiter und wir werden es erfahren. Dies ist nicht der passende Rahmen, um die Beschwerden zu schildern, die die Mormonen erduldeten, bis sie ihr Ziel erreichten. Sie bewiesen eine Ausdauer und Zähigkeit, die in der Geschichte einzigartig ist. Sie überwanden reißende Tiere, Indianer, Krankheiten, Hunger, Durst und die Elemente des Himmels. Schließlich erreichten sie das Tal von Utah und ließen sich dort nieder. Brigham Young zeigte in der Verwaltung der Ländereien ebenso viel Geschick wie als Führer während des Treks. Er ließ Vermessungen vornehmen und Pläne entwerfen. Innerhalb weniger Jahre wuchs eine beeindruckende Stadt, umgeben von Ackerland. Wiesen wurden entwässert, eingezäunt und bepflanzt. Schon bald wogte auf den Feldern der goldene Weizen. Und es entstanden Tempel, die immer gewaltigere Dimensionen annahmen. John Ferrier und Lucy hatten die Mormonen bis hierher begleitet. Ferrier bekam großes und fruchtbares Ackerland zugewiesen. Auf seinem Strich Land baute er ein festes Blockhaus, das er im Laufe der Jahre vergrößerte, bis es ein geräumiger Landsitz wurde. John Ferriers Fleiß zahlte sich aus. Nach Ablauf von 3 Jahren besaß er mehr als seine Nachbarn. Nach 6 Jahren war er wohlhabend, nach 9 Jahren reich. Und als 12 Jahre vergangen waren, gab es in der ganzen Stadt am Salzsee kaum ein Dutzend Leute, die man mit ihm vergleichen konnte. Lucy Ferrier blühte in dieser Zeit zu einer hübschen jungen Frau heran. Und sie wurde zu einem echten Kind des Westens. Oh, ganz ruhig, Poncho. Das sind nur Rinder. Ho, ho! Was soll das? Müsst ihr die Herde unbedingt mitten durch die Stadt treiben? Passt auf, Lady. Sonst geratet ihr zwischen die Rinder. Lady hat mich hier noch nie jemand genannt. Aber danke, ich kann selber auf mich aufpassen. Hey, Poncho, beruhig dich. Hey, ho! Bleib stehen, sonst geraten wir unter die... Achtung, ihr werdet abgedrängt. Ruhig, Poncho. Wir sind schon ganz verkeilt. Pass auf die Hörner auf. Ach, so kenne ich dich gar nicht. Nein, nicht gegen den Strom. Oh, Poncho! Haltet das Pferd ruhig, sonst haben wir gleich eine Stampede. Das versuche ich ja. Poncho, wir müssen aus dieser Herde raus. Nicht ausschlagen. Du bist hier. Oh nein, die drängen uns in den Zaun. Durchhalten, Lady. Wenn ihr stürzt, werdet ihr zertrampelt. Was ihr nicht sagt. Ich verschaffe euch in der Herde eine Lücke. Nur bitte bleibt im Sattel. Aber beeilt euch. Komm endlich zur Ruhe. Nein, du machst den Ochsen Angst. Hör auf, Poncho. Hey, ah, hey, hey, hey. Auf die andere Seite mit euch. Los, lasst das Pferd in Ruhe. Ha, weiter. Ha. Ha, weiter. Ha. Endlich! Ihr seid wieder frei. Oh! Und jetzt komm zur Ruhe, Poncho. Du machst der Lady Angst. Oh, ganz ruhig, mein Freund. Es ist alles gut. Seht ihr? Euer Pferd braucht nur eine starke Hand. Ach, vielen Dank. Sowas ist mir noch nie passiert. Ich hoffe, ihr habt keinen Schaden genommen, Miss. Es ist alles gut. Oh, wer hätte auch denken können, dass sich Poncho von einer Herde Ochsen ins Bockshorn jagen lässt? ich glaube, ihr könnt seine Zügel jetzt wieder loslassen. Ihr seid wohl John Ferriers Tochter. Ich sah euch unten vor seinem Haus wegreiten. Er ist wohl das, was einem Vater am nächsten kommt. Ich bin Lucy Ferrier. Und ich bin Jeff. Das ist die Abkürzung für Jefferson Hope. Freut mich, Mr. Hope. Fragt Mr. Ferrier doch mal, ob er sich noch an mich erinnert. Wenn er der Farrier ist, den ich meine, müssen mein Vater und er gute Freunde gewesen sein. Wollt ihr nicht mitkommen und ihn selbst danach fragen? Sehr gern. Nur war ich mit meinen Kameraden 2 Monate im Gebirge. Ich sehe nicht gerade passend für einen Besuch aus. Kommt einfach, wie ihr seid. Ich lade euch in seinem Namen zu uns ein. Und jetzt muss ich weiter, sonst lässt mich Vater nie wieder etwas für ihn erledigen. Bis bald, Mr. Hope. Auf, Poncho! Bis bald, Lucy Farrier. Ich erinnere mich bis heute an jedes einzelne Wort von Lucy. An jeden Blick, an jedes Lächeln, als ich ihr zum ersten Mal begegnete. Es war, als hätte sie all meine bisherigen Lebenspläne aus meinem Verstand gefegt. Ich war eigentlich nur in die Stadt gekommen, um Geld für die Ausbeutung einer Silberader aufzutreiben. Mit einem Mal hatte ich es gar nicht mehr eilig, solange ich nur wieder in dieses wunderschöne Gesicht blicken durfte. Ich wurde ein häufiger Gast im Haus der Farriers, erzählte ihnen von meinen Erlebnissen und was ich von den Geschehnissen in der Welt gehört hatte. John Farrier hatte mich bald ins Herz geschlossen und ich genoss jede Sekunde, die ich in Lucys Nähe verbringen durfte. Eines Abends, ich saß noch mit John im Garten, brachte ich meinen ganzen Mut auf. Sir, ich muss in einer sehr wichtigen Angelegenheit mit euch sprechen. Sie brennt mir seit Monaten auf der Seele. Warum denn auf einmal so förmlich, Jeff? Weil es etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Es geht um Lucy. So, so. Ihr müsst wissen, ich würde alles für sie tun. Und wenn ich Glück mit der Silberader habe, kann ich ihr ein sorgenfreies Leben bieten. Das ist nicht nötig. Alles, was mir gehört, gehört auch Lucy. Und ich bin inzwischen recht wohlhabend. Das meinte ich nicht. Was ich euch eigentlich fragen möchte, Sir, ist, habe ich eure Erlaubnis, um die Hand eurer Tochter anzuhalten? Warum fragst du mich das, Jeff? Ich glaube, das letzte Wort in der Sache hat Lucy. Dann habe ich eure Erlaubnis, Sir? Nun, wenn ich so darüber nachdenke, also, ich weiß nicht. Oh Vater, du bist der Größte. Hey! Oh, danke. Danke, dass du ja sagst. Ich rede schon seit Wochen auf Jeff ein, damit er endlich mit dir spricht. Armer Jeff. Hey! Aber eigentlich bist du noch zu jung zum Heiraten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du wirst für mich immer das kleine Mädchen bleiben, das ich in der Wüste gerettet habe. Und du bleibst immer mein Vater. Ganz egal, wohin ich gehe. Pass gut auf sie auf, Jeff. Lucy ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Was ich gesagt habe, war mein voller Ernst. Ich werde in die Berge gehen und wenn ich in ein paar Monaten zurückkehre, werde ich genug haben, um mit Lucy ein eigenes Leben aufzubauen. Wie? Du hältst du meine Hand an und verlässt mich dann? Nur noch dieses eine Mal. Ich möchte mir das, was wir zum Leben brauchen, selber verdienen. In 2 Monaten sehen wir uns wieder. Als ich in die Berge ritt, ahnte ich noch nicht, was unter der idyllischen Oberfläche der Stadt am Salzsee brodelte. Auch Lucy wusste kaum etwas, denn John Farrier hielt es gut vor ihr verborgen. Brigham Young und die 4 Ältesten, Stangerson, Campbell, Johnston und Rabber, gaben Frömmigkeit vor. In Wahrheit hatten sie mit eiskalter Berechnung ihre Macht in der Gesellschaft der Mormonen ausgebaut und gefestigt. Ihr Wort war Gesetz, und sie entschieden über Wahrheit, Besitz, Leben und Tod. Selbst die Frömmsten wagten es nur noch mit größter Vorsicht, über religiöse Angelegenheiten zu sprechen. Aus Furcht, eines ihrer Worte könnte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht heraufbeschwören. Ein Gemeindemitglied, das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden war. So ahnte John Farrier Schreckliches, als er eines Morgens Brigham Young den Fußweg heraufkommen sah. Bruder Young, was verschafft mir die große Ehre deines Besuchs? Ich habe mit dir zu reden, Bruder Farrier. Willst du mir auf deiner Veranda keinen Platz anbieten? Oh, bitte nimm Platz, Bruder Young. Ich schenke uns frisches Wasser ein. Setz dich. Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen. Als du nahe daran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich in unsere Mitte auf, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht, wie ich sage? Ja, so ist es. Zum Dank für alle Wohltaten stellten wir nur eine Bedingung, dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest, dies zu tun. Aber wenn mir recht berichtet wird, hast du dein Versprechen gebrochen. Ich habe immer treu in die gemeinsame Kasse gezahlt. Ich habe immer die Versammlungen im Tempel besucht. Man erzählt sich von deiner Tochter, was ich nur ungern wiederhole. Sie soll sich mit einem Ungläubigen verlobt haben. Es muss wohl Geschwätz sein, denn wie lautet die 13. Regel im Gesetz des Heiligen? Eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich einer schweren Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre deiner Tochter gestattet haben könntest, dieses Gebot zu übertreten. Im Heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dies ein Prüfstein für deinen Glauben sein soll. Deine Tochter wird einen der unsrigen heiraten. Wir werden ihr sogar die Wahl lassen. Stangerson und Drabber haben Söhne und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freuden in seinem Haus willkommen heißen. Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden. Beide sind jung, reich und bekennen sich zum wahren Glauben. Was hast du dazu zu sagen? Für eine solche Entscheidung brauchen wir Zeit. Meine Tochter ist noch sehr jung, noch kaum im heiratsfähigen Alter. Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben. Ist diese Frist abgelaufen, erwarten wir ihre Antwort. Ohne uns wären eure Gebeine in der Wüste schon vermodert. Wenn du dich dem Befehl des Heiligen Rates widersetzt, wirst du wünschen, ihr wärt damals gestorben. Die Mächtigen der Mormonen hatten gar nicht die Absicht, John und Lucy Ferrier Zeit zum Nachdenken zu geben. Der Terror begann schon am nächsten Tag. Als John Ferrier vom Feld kam, hatten sich zwei Männer in seiner Stube niedergesetzt, als wären sie dort zu Hause. Wer zum Teufel seid ihr? Nehmt gefälligst die Füße vom Tisch! Ihr wisst wohl nicht mehr, wer wir sind? Ich bin Joseph Stangerson. Mein Vater kümmerte sich um euch, als wir euch in der Wüste mitnahmen. Der Mann neben mir ist Enoch Drabber, auch der Sohn eines Ältesten. Wir sind hier, weil wir um eure Tochter Lucy werben. Wir wollen wissen, für wen von uns sie sich entscheiden wird. Da ich nur 4 Frauen habe und Bruder Drabber hier schon 7, habe ich wohl größeren Anspruch auf sie. Ja, bewahre, Bruder Stangerson. Es geht nicht darum, wie viele Frauen man besitzt, sondern wie viele man ernähren kann. Mein Vater hat mir jetzt die Fabriken übergeben und ich bin reicher als du. Aber ich habe bessere Aussichten. Wenn der Herr meinen Vater zu sich nimmt, bekomme ich die Lohngerberei und die Lederfabrik. Ich bin auch älter als du und mein Ansehen in der Kirche ist größer. Das Mädchen soll zwischen uns wählen. Hol sie her, Bruder Ferrier. Ich werde euch jetzt auch eine Wahl lassen. Es gibt 2 Arten, mein Haus zu verlassen. Die eine Art führt durch diese Tür, die andere durch das Fenster. Ich zähle jetzt bis 5 und ihr entscheidet. 1. Bedroht ihr uns etwa? 2. Das wagt ihr nicht. 3. Ich bin Enoch Drabber, der Sohn eines Ältesten. 4. Komm, Enoch, wir gehen besser. Raus aus meinem Haus! Das war ein Fehler. Ihr werdet die Hand des Herrn fühlen. Und du bekommst gleich meine Faust zu fühlen. Dafür werdet ihr büßen. Ihr habt dem Propheten getrotzt und dem Hohen Rat der 4. Das werdet ihr bis an euer Lebensende bereuen. Ah. Oh Gott, Vater, ich habe alles gehört. Keine Sorge, Lucy. Die Kerle sind weg. Aber die werden wiederkommen. Was sollen wir nun machen? Ich werde dich auf keinen Fall diesen falschen Betbrüdern überlassen. Wir müssen raus aus dieser Stadt. Aber unser Haus, was ist mit unseren Sachen? Wir machen alles zu Geld, was wir können. Und lassen den Rest zurück. Sie werden uns nicht gehen lassen. Und ich kenne das Land jenseits der Stadt nicht. Wir müssen Jeff irgendwie eine Nachricht zukommen lassen. Er muss uns helfen. Ich kenne in der Stadt jemanden, der ins Gebirge von Nevada reist. Er wird Jeff für uns finden. Wir müssen nur so lange durchhalten, bis Jeff wieder hier ist. Und dann verschwinden wir. Was zum... Hey, ihr da drin! An dem Stein hängt unsere erste Botschaft! Ja. Ich werde diesen Drabber... Hey! Verdammtes Schwein! Wenn sich der Kerl noch einmal in die Nähe des Hauses wagt, jage ich ihm eine Kugel in den Kopf. Um den Stein ist ein Blatt Papier gewickelt. Lies das besser nicht. Ich muss. Oh Gott. Was steht da? Sie selbst. 29 Tage sind dir zur Sühne gewährt. Und dann? Und dann? Was soll das bedeuten? Was meinen die damit? Nur leere Drohungen. Sie lassen alles offen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Deine Stimme sagt was anderes. Vorräte haben wir genug. Solange wir uns im Haus oder in seiner Nähe aufhalten, sind wir sicher. Die Nachricht an Jeff ist schon unterwegs. Er wird bald hier sein. Der Terror hörte nicht mehr auf. Die Tage tropften dahin und in jeder Nacht hinterließen Enoch Drabber und Joseph Stangerson eine weitere Nachricht. Einen Zettel mit der Zahl 28 fand John am Gartentor. Die 27 war nach einer weiteren Nacht mit Blut an die Haustür geschmiert. Den größten Schock erlebten John und Lucy, als weitere 10 Tage vergangen waren. Die 17 prangte morgens in großen Zahlen an der Decke der Stube. Von nun an wagten sie kaum noch einen Schritt vor die Tür. Sie verrammelten sämtliche Zugänge und verbrachten die Nächte in Angst, schliefen kaum noch. Und sie gaben allmählich die Hoffnung auf, dass die ersehnte Hilfe noch rechtzeitig kommen würde. Und dann brach die letzte Nacht vor dem Ende der Frist an. Was ist nur los? Warum ist Jeff nicht gekommen? Vielleicht hat ihn unsere Nachricht nicht erreicht. Oder zu spät. Oder es ist ihm etwas zugestoßen. Was ist, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Es geht ihm bestimmt gut. Vielleicht kommt er ja in den nächsten Tagen. Aber dann ist es zu spät. Denkst du etwa, ich habe die Tage nicht mitgezählt? Morgen sind die 29 Tage um. Was geschieht denn jetzt? Ich weiß es nicht. Aber was immer sie vorhaben... Lebend lasse ich die nicht in unser Haus. Schließ das Fenster. Die Holzplatten verhindern, dass jemand durch die Fenster einsteigt. Schlag bitte die Nägel ein. Oben 2 und unten 2. Ich halte die Platte fest. Hier kommt niemand ohne unsere Erlaubnis rein. Aus dem Dachfenster kann ich in beide Richtungen sehen. Und auf mein Gewehr kann ich mich verlassen. Die können uns nichts tun. Das verspreche ich dir. Wenn sie es versuchen, zahlen sie den Preis. Wir haben die Wüste überstanden, Lucy. Dann werden wir das hier auch überstehen. Sollen wir nicht besser versuchen, allein aus der Stadt zu kommen? Lass uns reiten, so schnell wir können. Ich kenne die Pfade des Gebirge nicht. Da kommen wir nicht weit. Aber wie lange sollen wir uns denn hier verstecken? So lange wie nötig. Oh Gott, was war das? Eine Schießpulverexplosion. Das klingt nach dem Stall. Unser Stall brennt. Wir müssen Ruhe bewahren. Aber die Tiere, wir müssen das Feuer löschen. Bleib hier. Die Tiere müssen sich selber retten. Wir können doch nicht tatenlos abwarten, wenn... Wenn du da rausgehst, haben wir verloren. Das heißt, wir werden gar nichts tun? Ich werde jetzt raufgehen und mir vom Dach einen Überblick über die Lage verschaffen. Und du bleibst von der Tür und den Fenstern weg. Das war das Fenster. Zum Glück ist es zugenagelt. Na, haben wir jetzt eure Aufmerksamkeit? Das ist Drabber. Komm von der Tür weg, Lucy! Kommt raus und beugt euch dem Hohen Rat der Vier! Wenn nicht, wartet das Höllenfeuer auf euch! Vater, sie werden alles verbrennen! Wir müssen aufgeben! Wenn wir tun, was sie wollen, überleben wir! Glaub mir, darüber sind wir längst hinaus! Aber wir können doch nicht... Hey, was hast du denn hier verloren? Enoch Drabber, richtig? Das ist Jeff! Ich habe gesehen, dass es hier brennt. Ich nehme an, ihr seid auch hier, um das Feuer zu löschen. Bleibt, wo ihr seid, oder ich schieße! Nehmt das Gewehr runter, Drabber, und lasst uns endlich das Feuer löschen. Oder solltet ihr etwa den Stall angezündet haben? Ich sagte stehen bleiben! Oh Gott, Drabber wird Jeff erschießen! Sie kämpfen! Bleib hier, Lucy! Ich helfe Jeff! Lucy, bleib hier! Lass die Tür zu. Drabber ist da draußen. Ich denke nicht daran. Jeff! Lucy, Gott sei Dank, dir geht es gut. Oh, Jeff, du lebst. Als ich den Schuss hörte, dachte ich schon, was ist mit Drabber? Niedergeschlagen. Seine Kugel hat nur ein Loch in die Luft geschossen. Los, schnell ins Haus und die Tür zu. Im Feuerschein kann man uns sehen. Jefferson Hope, dich schickt der Himmel. Wir haben leider nicht viel Zeit. Das Farmland wird von allen Seiten bewacht. Ich konnte mich nur kriechend nähern. Und der Schuss wird die anderen anlocken. Dann sitzt du jetzt mit uns in der Falle. Unsinn, ich habe einen Fluchtplan. In der Adlerschlucht stehen zwei Pferde und ein Maultier bereit. Wie viel Geld hast du? $2,000 in Gold und 5,000 in Banknoten. Das reicht. Ich kann etwa die gleiche Summe beisteuern. Wir müssen übers Gebirge nach Carson City. Und wie verlassen wir die Farm? Auf demselben Weg, wie ich reingekommen bin. Lasst alles zurück, was Krach machen könnte, und dann folgt mir. Wir verlassen das Haus auf der Rückseite, die im Schatten liegt. Oh, Jeff, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Aber jetzt, da du da bist, wird alles gut. Bevor ich zulasse, dass dir was geschieht, müsste man mich töten. Es gelang uns tatsächlich, das Farmhaus unbehelligt zu verlassen. Als Drabbers Helfershelfer das Haus erreichten, waren wir schon über die Felder entkommen. Jenseits der Stadt bogen wir in einen schmalen, steilen Pfad, der zu den Bergen aufstieg. Den Posten, der dort Ausschau hielt, konnten John und ich erledigen. Danach war unser Weg zur Adlerschlucht frei. Wir stiegen auf und flohen ins Gebirge. Leider ahnten wir damals nicht, wie weit der Arm von Brigham Young und seinen Leuten tatsächlich reichte. Ich glaube, hier können wir eine längere Rast einlegen. Wir haben in den vergangenen Tagen bestimmt 50 Meilen zurückgelegt. Ich glaube nicht, dass sie uns hier oben in den Bergen noch einholen. Warum bist du dann so gehetzt, Jeff? Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss los und etwas jagen. Das kostet mehr Zeit, als mir lieb ist. Aber du hast doch gesagt, dass sie uns nicht mehr einholen. Wir sind sicher. Wirklich sicher sind wir erst in Carson City. Ich werde euch für ein paar Stunden verlassen, John. Es gibt hier oben Dickhornschafe. Ich versuche, eins zu schießen. Pass auf dich auf, Jeff. Versprochen. Achtet bitte darauf, dass das Feuer nicht zu stark raucht. Bis Sonnenuntergang bin ich zurück. Bis dann. Bis später. Bis später? Ist das alles, was ich bekomme? Ich liebe es, wenn du so schaust, Lucy. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Lucy Ferrier. Und? Den Kuss gibt's zusammen mit dem Abendessen. Statt fortzugehen, hätte ich Lucy umarmen und festhalten sollen. An diesem schicksalhaften Nachmittag am 4. August 1860 sah ich sie zum letzten Mal. Meine Jagd dauerte viel länger, als ich beabsichtigt hatte. Es war schon mehrere Stunden dunkel, als ich mich unserem Lagerplatz näherte. Da sind sie! Einkreisen! Lucy, hinter mich! Schnell, Dina! Oh nein! Ah! Ah! Vater! Lucy! John! Danke, deine Braut, Ina! Treib die Pferde weg! Nein! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Ich Das war's! Los, zurück zur Stadt! Verdammte Schweine! John! John, wo bist du? Hier! Hier, Ted! Mein Gott, John! Vergeude keine Zeit mit mir! Die haben mich schwer erwischt. Du musst Lucy retten. Wer hat dir das angetan? Das war Stangerson. Jeff, lass mich. Du musst ihnen nach. Die Pferde sind fort. Ja. Du musst mir versprechen, dass du Lucy rettest. Sie ist das Allerwichtigste in meinem... Ich verspreche es. Und ich lasse diese Schweine für das hier bezahlen. Das schwöre ich. Das schwöre ich. Ich brauchte 6 verdammte Tage, um mich zu Fuß durch das Gebirge zur Stadt zurückzukämpfen. Als ich sie erreichte, war es schon zu spät. Enoch Drabber hatte Lucy vor den Traualtar gezwungen. Was danach geschehen war, wage ich mir nicht vorzustellen. Nachdem ich mich in die Stadt geschlichen hatte, hörte ich die Leute sagen, dass Lucy sich umgebracht hatte. Als ich sie fand, hatte man ihren Körper aufgebahrt und Drabbers andere Frauen hielten die Totenwache. Ich fühlte mich dem Ende nah. Ohne mich um irgendjemanden zu kümmern oder an die Gefahr zu denken, in der ich schwebte, umarmte ich Lucy ein letztes Mal. Dann zog ich ihr den Trauring vom Finger. Den sollte man ihr nicht mit ins Grab geben. Ich wusste, dass dieser Damentrauring eine besondere Bedeutung im Drabber-Mord hat. Eine entsetzliche Geschichte, Holmes. Jetzt kann ich Jefferson Hopes Rachegedanken verstehen. Das mag sein. Trotzdem ist England nicht der Wilde Westen. Wo kämen wir hin, wenn jeder eine offene Rechnung mit einem Mord sühnen würde? Mr. Hope hätte sich an die Behörden wenden können. Das wäre ohne Ergebnis geblieben, Lestrade. Erstens liegen diese Ereignisse rund 20 Jahre zurück. Und zweitens haben sich Enoch Drabber und Joseph Stangerson bei uns nichts zu Schulden kommen lassen. Es gab überhaupt nichts, womit man sie hier hätte belangen können. Und das rechtfertigt Ihrer Meinung nach, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen? Meine Äußerung war lediglich eine Feststellung, Inspektor. Und sie erklärt, warum Jefferson Hope zu solch drastischen Mitteln gegriffen hat. Aber warum erst jetzt? Und warum in London? So wie ich das hier lese, wurde Hope der Täter nicht habhaft und verbrachte mehrere Jahre allein in den Bergen. Ich vermute, dass er sich dabei sein Herzleiden zuzog. Und als er verkleidet und unter falschem Namen in die Salzseestadt zurückkehrte, waren Drabber und Stangerson nicht mehr da. Dass Mr. Hope die beiden eine so lange Zeit verfolgte, grenzt ja schon an Besessenheit. Ah, das ist interessant. Ein Ereignis, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Offenbar gelang es Mr. Hope vor ein paar Monaten, Enoch Drabber in Cleveland wiederzufinden. Doch Drabber bemerkte ihn. Er eilte gemeinsam mit Stangerson zum Friedensrichter und Mr. Hope wurde verhaftet. Ich erinnere mich, dass der Polizeiinspektor von Cleveland in seinem Telegramm von diesem Vorfall geschrieben hat. Hope folgte den beiden dann mit dem Dampfer nach Europa und hier... Von Petersburg nach Paris, nach Kopenhagen und schließlich nach London. Da ich mit dem Wagen und Pferden gut umgehen kann, ließ ich mich in London von einem Droschkenunternehmen anstellen. Nach einigen Tagen entdeckte ich meine Feinde in Camberwell in einem Logierhaus. Es lässt sich kaum beschreiben, was ich fühlte, als ich Enoch Drabber und Joseph Stangerson sah. Nun gab es für sie kein Entrinnen mehr. Ich folgte ihnen auf Schritt und Tritt, manchmal zu Fuß, meistens aber mit der Droschke. Um nicht erkannt zu werden, ließ ich mir einen Bart wachsen. Leider schienen sie zu ahnen, dass ihnen Gefahr drohte, denn sie gingen nie nach Einbruch der Nacht aus und sie trennten sich nie. Drabber war fast immer betrunken, dafür hielt Stangerson ständig die Augen offen. Meine Vergeltung näherte sich der Vollendung. Als sie eines Abends aus dem Logierhaus von Madame Charpentier hinausgeworfen wurden. Ich folgte ihrem Wagen. Als ich sie am Houstoner Bahnhof aussteigen sah, rief ich einen Knaben herbei, um mein Pferd zu halten, und folgte ihnen auf den Bahnsteig. Entschuldigung, darf ich mal durch? Danke. Verzeih. Entschuldigung. Es geht schon. Tut mir leid, Sir. Danke. Jetzt beruhige dich bitte, Ina. Ach, ich soll mich beruhigen? Was glaubt diese Madame Charpentier eigentlich, wer sie ist? Unsere Familien gehörten früher zum Rat der Vier. Und wenn ich eine Frau haben will, nehme ich sie mir. Vergiss diese Mary Charpentier. Da seid ihr ja, ihr Mistkerle. Ich denke nicht daran. Ich gehe nochmal zurück und hole mir, was ich will. Hör auf mit dem Unsinn. Du bringst uns nur in Schwierigkeiten. Du vergisst, dass du hier nur ein bezahlter Diener bist, Joseph. Wir werden auch den zweiten Zug nach Liverpool verpassen. Bis 11 Uhr bin ich wieder hier. Mit Begleitung. Also gut. Aber falls nicht, brauchen wir einen Treffpunkt. Was denn noch? In der Nähe des Bahnhofs habe ich ein Privathotel namens Hallidays gesehen. Wenn du nicht rechtzeitig zurück bist, findest du mich dort. Ja, aber pass gefälligst auf mein Geld auf. Weg da, ich hab's eilig. Jetzt habe ich euch. Es war an jenem Abend, als wollte mich das Schicksal vor der Erfüllung meines Racheschwurs noch verhöhnen. Statt sich auf direktem Weg zu Madame Charpentier zu begeben, suchte Enoch Drabber bald diese, bald jene Schenke auf. Als er die letzten Meter zum Logierhaus zurücklegte, war er stark betrunken. Dann polterte er herein. Während ich mich mit der Droschke bereithielt, tat sich der Himmel auf. Seit einer Woche war es trocken gewesen und jetzt schien es, als seien in den Wolken Schleusen geöffnet worden, um die Stadt zu ersäufen. Mein Pferd wurde unruhig. Schließlich wurden aus dem Inneren des Hauses zornige Stimmen laut. Die Tür flog auf und ich sah einen jungen Mann, der Drabber beim Kragen gepackt hatte. Mit einem kräftigen Stoß schleuderte er ihn die Stufen hinunter und griff nach einem Stock. Warte, du Hund! Dafür, dass du meine Schwester belästigst, verpasse ich dir eine Abreibung! Lass mich in Ruhe, Charpentier! Nein! Nein, bleib weg! Ich prüge dich durch, dass ihr Hören und Sehen vergeht! Hilfe, Kutscher! Kutscher, helfen Sie mir! Der Mann ist wahnsinnig! Bleib stehen, du Dreckskerl! Schnell, steigen Sie in die Droschke! Wag es ja nicht loszufahren! Wo soll's denn hingehen, Sir? Fahren Sie einfach! Halt! Hier bleiben! Tut mir leid. Ich hab ältere Ansprüche. Hey! Anhalten! Drabber gehört mir! Sie können von Glück sagen, dass ich zufällig in der Nähe stand. Wo möchten Sie denn jetzt hin, Sir? Zum Houstoner Bahnhof. Ach, nein, zum Halliday Privathotel. Wissen Sie, wo das ist? Natürlich. Die Droschke raste durch die Nacht. Blitze zuckten. Der Regen klatschte mir ins Gesicht. Das Wasser ergoss sich in Bächen über die Straßen. Ich nahm von all dem kaum etwas wahr. Drabber war mir jetzt sicher. 20 Jahre lang hatte ich nach Vergeltung gesucht. Jetzt war sie ganz nah. Aus dem Dunkel tauchte vor meinem Geist John Ferriers Gestalt auf. Und ich sah meine geliebte Lucy, wie sie mir zulächelte. Während der ganzen Fahrt schwebten die teuren Schatten neben mir. Bis ich den Ort erreichte, den ich für meine Rache bestimmt hatte. Ein leerstehendes Haus in der Brixton Road. Endstation, Mr. Drabber. Aussteigen. Es wurde auch Zeit. Das soll das Hallidays sein? Es ist verteufelt dunkel hier. Ich bringe Sie ins Gebäude. Dort steht eine Kerze bereit. Was sind denn Sie für ein komischer Kutscher? Das werden Sie gleich erfahren. Kommen Sie bitte. Wie kommt es, dass im Haus kein einziges Licht brennt? Vorsicht, Pfütze! Wir sind gleich an der Tür, Mr. Drabber. Woher wissen Sie eigentlich, wie ich heiße? Bitte, hier entlang. Sie haben einen Schlüssel für dieses Haus? In der Tat. Einfach den Gang entlang ins Vorzimmer gehen. Na, den Teufel werde ich. Ich habe zwar getrunken, aber ich sehe auch so, dass das kein Hotel ist. Also, wer sind Sie? Und was wollen Sie? Das werden Sie gleich erfahren. Hey, lassen Sie mich los! Vorwärts ins Haus! Los, weiter! Falls das ein Überfall sein soll, ich habe keine 10 Pfund bei mir. Weiter! In diesem Raum stehen bleiben. Was wollen Sie eigentlich von mir? So reden Sie doch mit mir. Im Licht dieser Kerze werden Sie das gleich erfahren. Und jetzt, Mr. Drabber, zeige ich, was ich euch mitgebracht habe. Euch? Ihr seid Amerikaner. Wisst ihr, was das für ein Ring ist? Mächtiger Gott, woher habt ihr ihn? Wie ich sehe, dämmert euch langsam, worum es geht. Ich trage diesen Ring bei mir, seit ich ihn der toten Lucy Ferrier vom Finger gezogen habe. Hope. Ihr erinnert euch. Das ist gut. Vom Salzsee bis hier bin ich eurer Spur gefolgt. Und immer wieder seid ihr mir entgangen. Aber jetzt sind wir am Ende unserer Reise. Denkt an Lucy Ferrier. Ihr habt sie in den Tod getrieben. Die Strafe dafür wartet jetzt auf euch. Wollt ihr mich ermorden? Von Mord ist hier keine Rede. Wer einen tollwütigen Hund tötet, mordet nicht. Hattet ihr etwa Mitleid, als ihr John Ferrier niedergeschossen habt? Das war ich nicht. Das war Stangerson. Und hattet ihr Mitleid mit Lucy? Auch sie ist tot. Sie hätte nur tun müssen, was von ihr verlangt wurde. Mörder! Verdammt! Was soll das denn jetzt? Was ist das für Blut in eurem Gesicht? Meine Zeit läuft ab. Aber vorher soll der große Gott Richter sein zwischen uns. Was ist das für eine Dose? Die Pillen habe ich für genau diesen Augenblick angefertigt. Die Hälfte von ihnen enthält südafrikanisches Pfeilgift. Die andere Hälfte ist harmlos. Jeder von uns wird eine der Pillen schlucken. Wenn es das Schicksal will, sterben wir gemeinsam. Aber vielleicht hat einer von uns auch Glück. Wählt eine der Pillen aus. Ihr seid ja wahnsinnig. Wählt eine aus! Oder ich schneide euch auf der Stelle die Kehle durch. Oh, Maria. Maria, Mutter Gottes. Und jetzt in den Mund damit. Lieber Gott, lass mich leben. Los. Seht ihr? Die ist für mich. Runterschlucken oder ihr sterbt sofort. Jetzt werden wir sehen, ob es noch Gerechtigkeit auf Erden gibt oder ob der Zufall regiert. Ich spüre nichts. Ich habe Glück. Ihr sagt ja gar nichts. Sieht so aus, als habe Gott mich freigesprochen. Ich glaube nicht. Meine Zunge, so pelzig. Ich spüre meinen Hals. Fahr zur Hölle, Drabber. Welch eine Vergeltung. Nun ja, Dr. Watson, dieser Enoch Drabber hatte den Tod wohl verdient. Dennoch war es ein Mord. Immerhin bestätigen Mr. Hopes Aufzeichnungen meine Theorie über die Giftpillen. Südafrikanisches Pfeilgift war es also. Ich werde eine Kartei darüber anlegen. Dann ist die Sache wohl erledigt. Dass Dengerson im Halliday Hotel von Hope erstochen wurde, wissen wir ja bereits. Damit sind alle offenen Fragen dieses Falls geklärt. Nein, nicht ganz, Lestrade. Was meinen Sie? Eine Frage ist immer noch offen. Mich irritiert, dass Mr. Hope mit keiner Silbe erwähnt, wie er mir den vermeintlichen Ehering von Lucy Ferrier gestohlen hat. Ist das wichtig, Holmes? Oh ja. Wenn Rachel Howells den Ring nicht für Jefferson Hope gestohlen hat, wer hat ihn dann? Wie soll ich denn da reinkommen? Wer hat denn die Tür geöffnet? Hallo? Also dann. Verdammt. Jetzt bin ich eingesperrt. Hallo? Ich bin Rachel Howells. Ich sollte um diese Zeit in dieser Lagerhalle sein. Ist hier irgendjemand? Willkommen, Miss Howells. Wo sind Sie? Es ist stockdunkel hier drin. Ich kann überhaupt nichts sehen. Das ist besser für Sie. Wo ist der Ring? Hier ist er. Waren Sie es, der mir diese Nachricht hinterlassen hat? Hat Sherlock Holmes Sie verfolgt? Heißt das, Sie wussten, dass die Zeitungsanzeige von diesem Detektiv war? Natürlich. Mit der Anzeige wollte Holmes den wirklichen Besitzer des Rings anlocken. Hat er Sie nun wegen des Rings verfolgt? Ja, hat er. Äußerst bemerkenswert. Sehr zielstrebig und auf eine gewisse Weise kaltblütig. Ich möchte gerne erfahren, wozu dieser Holmes noch fähig ist, wenn man ihn hinreichend motiviert. Sie haben mich in Gefahr gebracht. Ich habe Sie geprüft, Miss Howells. In Ihnen steckt mehr als ein mordendes Hausmädchen. Vielleicht können Sie mir nützlich sein. Nützlich? Wofür? Ich habe Ihnen den Ring gebracht und will mein Geld. Der Ring ist mir gleichgültig. Es ging dabei um Sie. Und was wird jetzt aus mir? Das liegt ganz bei Ihnen, Miss Howells. Entweder Sie machen den Ring zu Geld und versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen, oder Sie bleiben und werden Teil von etwas Größerem. Was meinen Sie damit? Das erfahren Sie zu gegebener Zeit. Und wer sind Sie? Bisher bin ich nur eine Stimme in der Dunkelheit.